Jahren. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich will, dass du tot bist. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen derart hassen, dass sie ihm den Tod wünschen. Das können zum Beispiel sein Opfer von Gewaltverbrechen, misshandelte Ehepartner, Menschen, die eine Vergewaltigung erleben mussten. Oder seid ihr vielleicht so belogen, betrogen und verletzt worden von einer Person, dass ihr diesen krassen Satz sagt, ich möchte, dass du tot bist. Oder vielleicht habt ihr in der Vergangenheit mal diesen Satz gesagt, weil jemand euch sehr schlecht behandelt hat und euch vielleicht sehr großen Schaden zugefügt hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Sven und Sven ist 41. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo, Sven. So, ja. Das ist ein krasser Satz, ne? Ich will, dass du tot bist. Diesen Satz hast du schon gedacht oder gesagt? Den Satz habe ich meiner Mutter damals schon in einem Brief geschrieben, ja. Aus dem Knast sogar heraus. Mhm. Ich habe meine Mutter damals als Antimensch bezeichnet. Und mit dem 9. Lebensjahr wollte ich sogar das einmal ausführen. Mhm. Also meine Mutter umbringen. Was hat deine Mutter dir so Schlimmes angetan? Gehen wir mal in die Vergangenheit, dass du als 9-Jähriger schon den Tod gewünscht hast. Ja, ich habe immer wieder Schläge bekommen, durfte in der Ecke stehen oder im Türeingang stehen, durfte dort mein Essen verzehren und ja, halt dumm rumgammeln. Und es gab auch Momente oder Tage, da gab es mal nichts zu essen und dann habe ich mir heimlich aus der Küche immer Sachen stibitzt und unter anderem auch mal Milch. Mhm. Und die Milch habe ich mit meinen Milchzähnen damals nicht so richtig aufgekriegt. Dass auch nur tröpfchenweise da rauskam und ist trotzdem schlecht geworden auf Dauer. Ich habe die unterm Bett versteckt gehabt und irgendwann hat meine Mutter das dann entdeckt und ich durfte die dann trinken. Die sauer gewordene Milch. Die sauer gewordene Milch. Und da habe ich mir geschworen, heute Nacht bringe ich dich um. Und ich habe das dann auch vollziehen wollen, bin dann nachts aufgestanden, habe dann ein Küchenmesser genommen. Wollte er erst meinen Vater umbringen und weil er würde die Mutter retten oder mich zusammenschlagen, weiß der Geier, so habe ich zumindest gedacht. Mhm. Und bin aber während des Laufens dahin gegen Bierflaschen in der Küche gekommen und wurde dadurch entdeckt. Da sind die wach geworden, deine Eltern, und haben das gesehen? Die sind dann davon wach geworden, Haben die dich mit Messer in der Hand quasi dann erwischt? Das kann ich nicht mehr genau sagen, das weiß ich nicht mehr. Ist schon sehr lange her. Das heißt, die haben nicht kapiert, was du vorhattest? Nee, die haben da nicht kapiert, was ich vorhatte. Im Nachhinein ist das sehr schwer zu sagen, das ist so viele Jahre her. Glaubst du, dass du dazu als Kind die Kraft gehabt hättest, deine Eltern zu töten? Ich hatte es im Begriff vorher. Also der Wille war da. Ich habe auch der Wille war eigentlich danach immer noch da, weil es wurde ja immer schlimmer statt besser. Ich habe mein eigenes Erbrochenes mit 14 zum Beispiel essen müssen. Ich weiß, mit 12 wurde ich zweimal gewürgt, bis ich in Ohnmacht gefallen bin. Also immer von der Mutter? Immer von der Mutter. War die Mutter schlimmer als der Vater? Ja, also mein Vater war ganztägig arbeiten, der kam immer spät abends nach Hause, also der hat von den meisten gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich weiß noch nicht, was er mitbekommen hat. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, die hat er mitbekommen, einmal wo ich das Erbrochene essen musste. Da hat er sich nicht eingesetzt und ich bin einmal in Eimachgläser geschmissen worden von meiner Mutter, sodass die alle zu Bruch gegangen sind. und ich sollte dann die Scherben und den ganzen Scheiß da aufheben und habe immer wieder einen Stromschlag gekriegt, weiß der Geier wieso, da war irgendeine Leitung wahrscheinlich offen. Und bis mein Vater nach 10 Minuten damals hingegangen ist und den Strom abgestellt hat. Warst du einziges Kind? Nein, ich war der Älteste, mein Bruder hat das alles mitgekriegt. Wurde der auch so behandelt? Nein. Er lebt aber heute in der Psychiatrie. Was glaubst du, was hat deine Mutter so sehr gegen dich gehabt? Diese Frage stellt man sich immer im Leben, und zwar das ganze Leben. Ich weiß es bis heute nicht. Ich gehe davon aus, dass ich ihr damals die Uni versaut habe. Sie konnte nicht studieren gehen. Mhm. Vater hatte ihr das verboten, weil sie schwanger geworden ist durch mich. Und das sind die Aspekte, die ich denke, die... dazu geführt haben. Nochmal eine Frage zu dem Beispiel, das du gerade genannt hast, dass du musstest das Erbrochene essen, dein eigenes Erbrochenes. Was war da vorher passiert? Ich stand wie immer, im Türeingang im Wohnzimmer und meine Eltern hatten, beziehungsweise meine Familie, also da war auch schon die Kleine, glaube ich, gab es da auch schon, die Janine, weiß ich jetzt nicht. Es gibt nur eine Schwester. Es gibt auch noch eine Schwester, einen Bruder, eine Schwester. Und die hatten bereits gegessen und ich durfte dann auch. Und mir ging es eigentlich an dem Tag sowieso nicht gut. Und das Essen, was da drin war, also da waren Zucchinis, die kamen erst recht hoch. Und ich habe immer wieder meiner Mutter gesagt, ich kann das Essen nicht essen, ich kann das Essen nicht essen und ich sollte aber weiter essen. Aber es ist dann irgendwann erbrochen auf dem Fußboden und durfte es dann aufessen. Ich habe 5 Mal danach noch erbrochen. Das heißt, zur Strafe, weil du es... Also es war eine Strafe, als Strafe gedacht, du musst, dass du es vom Boden dann wieder essen musstest. Ja. Ich habe meine Mutter nach Jahren zur Rede deswegen gestellt und da kam dann nur lapidar rüber, wieso, du hättest doch zur Toilette gehen können. Wie lange hast du bei deinen Eltern, bei deiner Mutter gelebt? Bis zu welchem Alter? Ich habe ja immer wieder gesagt, am 18. ziehe ich aus. Ich habe mich erst mit 17 wirklich gegen sie gewehrt. Und mit 18 an meinem Geburtstag konnte ich da nicht ausziehen, weil ich noch keine Wohnung hatte, aber ich war einen Monat später weg. Wenn du so einen Hass entwickelt hast gegen die Mutter und so viele schlimme Sachen erlebt hast, wie kam es, dass du nicht körperlich gegen sie angegangen bist, als du älter warst? Die Frage stelle ich mir bis heute noch. Weiß ich nicht. Ich bin so oft auch schon von zu Hause abgehauen. Ich habe mich erst mit 17 Jahren habe ich mich gegen meine Mutter gelehnt und habe das gemacht, was sie damals mit mir gemacht hat, indem ich meine Hände an ihren Hals gedrückt habe. Da war sie erschrocken und ja, fortan hatte ich dann auch nicht mehr so großartig den Kontakt zu ihr. Also sie hat ihn dann gemeldet damals. Und ich, wie gesagt, das war kurz vor meinem 18. Ich bin dann 2 Monate später auch ausgezogen. Lebt deine Mutter heute noch? Ja, sie lebt noch. Wie ist dein Kontakt zu deiner Mutter? Ich habe immer wieder versucht, den Kontakt zu ihr aufzubauen. Sie hat mir auch finanziell geholfen, also muss ich dazu sagen, sie hat auch Gutes getan, vielleicht weil sie es wieder gut machen wollte, ich weiß es nicht. Aber in unserer Familie bestehen 2 Lügen und durch diese Lügen habe ich, weil die ganze Familie eine Lüge war, also das ist das Vertrauen vom Vertrauen her, will ich mit ihr einfach keinen Kontakt haben. Was heißt das? Es bestehen 2 Lügen in der Familie. Was heißt das? Ja, zum Beispiel hat sie, ich weiß nicht, ob die Plattform Opinio, die gab's mal von der Rheinischen Post. Das war für normale Autoren, also hier für normale Menschen, die dann als Autoren fungieren konnten und ihre Artikel reinsetzen konnten. Und meine Mutter hat da mal einen Artikel über unsere Erziehung reingesetzt. Sie total verherrlicht und wie manchmal anstrengend es war. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann in der Familie gegen diesen Artikel gewettert. Sie hat ihn rausgenommen und ja, er war weg. Ich hatte ihn nicht abgespeichert, okay. So hatte ich keine Handhabe in der Familie und das ist gegen das, was geleugnet. Das ist das, was du vorher erzählt hast, der Kleinkram. Ja, ja. Eigentlich. Du hast gerade ganz am Anfang irgendwie erwähnt, du hast auch im Gefängnis gesessen. Ja. Weswegen? Ich bin immer wieder abgehauen und bin mit 18 dann in eigene Leben, was ich selbstständig überhaupt nicht führen konnte, weil ich total naiv und dumm war. Und bin dann nebenbei auch noch an falsche Freunde gekommen, Drogen, und irgendwann hatte ich dann eine Jugendhilfe, die ging bis 21. Und in der Zeit, als ich dann aus der Jugendhilfe raus sollte, ich sollte mir eine Wohnung suchen, kam nicht in eine Pötte und wurde dann obdachlos und dann halt auch kriminell. Was hast du gemacht? Ich habe zum Beispiel damals ein Auto geklaut, um mich gegen eine Wand zu fahren, was ich aber dann nicht gemacht habe. Aha. Und sonst würde ich auch mit dir heute nicht sprechen. Was machst du heute, Sven? Was ich heute mache? Mhm. Ich habe mittlerweile 4 Kinder, fast großerzogen. Der Kleinste, der ist noch, also der lebt aber nicht mehr bei mir. Ich arbeite heute im Sicherheitsdienst und lebe im Wohnmobil. Du lebst im Wohnmobil? Ja. Und die gut 4 Wochen. Die Kinder, wie alt sind die Kinder? Die Kinder sind 25, also 23 und 19. Also okay. Alle erwachsen. Nur der Kleine. Bis auf der Kleine. Ja. Würdest du so weit gehen und sagen, dass deine Mutter dir eigentlich dein Leben kaputt gemacht hat? Ja. Ich würde heute nicht so leben, wie ich lebe. Denke ich hundertprozentig. Wie denkst du denn? Habe ich auch damals schon vorgeworfen. Ja. Bitte? Wie denkst du denn heute im Abstand zu den Dingen, zu deiner Mutter? Hast du immer noch diesen Hass? Oder ist sie dir eher gleichgültig mittlerweile? Der Letzte war gleichgültig. Ich bin mit meinen Kindern groß geworden, habe gesehen, dass es auch anders gehen kann und dass man harmonisch leben kann und, naja. Hast du denn versucht, wie hast du denn versucht, deine Kinder zu erziehen? Am Anfang war es schon auch autoritär, also da gab es auch mal ein paar auf den Hintern, aber mit der Zeit, mein Abi nachgemacht gehabt und habe Sozialpädagogik angefangen zu studieren, habe ich aber auch wieder abgebrochen. Und da lernt man schon Phasen, wie man sich Radioempfänger und Sender, ne? Verstehst du, was ich meine? So im Guten alles klar zu kriegen. Mhm. Es gab nie eine Entschuldigung deiner Mutter. Nicht wirklich, nein. Sie hat zwar gesagt, es tut ihr leid, aber im nächsten Moment kommst du dann wieder mit dem Fotoalbum an und erzählt von den schönen Geschichten. Man hat ja immer nur Bilder gemacht, wenn es einem gut ging, oder? Mhm. Also vom Urlaub oder Weihnachtsbilder. Aber wie gesagt, was dahinter steckt, das hat sie eigentlich immer vergraben. Mhm. Lieber Sven, ich danke dir für deine Geschichte. Die heftig ist und die sich ja in dein jetziges Leben, in deine Gegenwart auch noch wirklich hineinzieht. Ja, sie macht in dem Grund, ich lebe sehr viel und sehr oft alleine. Also ich bin ein Einzelgänger dadurch geworden. Vertrauen. Wenn du möchtest, weil wir das jetzt gerade nicht weiter im Detail besprechen können, biete ich dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Wir sprechen, können wir drüber, gerne. Ja. Also ich weiß aber nicht, ob das in meiner Psyche noch was bringt. Ja, wir versuchen es mal. Ich hätte gerne eine Autogrammkarte von dir. Okay, dann sagst du. Es ist wirklich schade, dass du aufhörst. Ich habe dich von Beginn an gehört. Also seitdem ich denken kann quasi. Vielen Dank, Sven. Dann sagst du dem Jürgen, meinem Psychologen, gleich deine Anschrift und er wird sich sofort zurückrufen. Ja, okay. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wieder. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht. Ich will, dass du tot bist. Und ich frage euch, gibt es einen Menschen, der euch so viel Schaden zugefügt hat, so viel Leid verursacht hat bei euch in eurem Leben, dass ihr diesen heftigen Satz sagt oder denkt oder vielleicht mal gedacht oder gesagt habt? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Dietmar. Dietmar ist 49. Guten Morgen, Dietmar. Jo, morgen, Domian. Hallo, Dietmar. Hi. Du hast dich auch zu unserem durchaus ernsten Thema heute gemeldet. Hab ich, ja. Über wen sagst du das? Ich wünsche oder ich will, dass du tot bist. Ich habe meinen Erzeuger habe ich damals auch wortwörtlich ins Gesicht gesagt. Nicht nur ich wünsche dir den Tod, sondern irgendwann bringe ich dich um. Und deinem Vater, deinem Erzeuger. Meinem Erzeuger, ich kann nur noch Erzeuger sagen. Wie alt warst du, als du das gesagt hast? Warum? War auch ganz weit und ja, dann, ja. Warum hast du es gesagt? Ja, hat mich mit, im Alter von 13 Jahren hat er mich eine Sonntagsnacht oder abends missbraucht. Mhm. Einmalig und ich habe in dem Moment Todesangst gehabt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Hat er dich, war es die grundsätzliche Angst vor diesem brachialen Akt oder hat er dich auch gewürgt oder dir hat er dich bedroht? Hat mich, wie gesagt, ich bin, die Mutter war zum Kegelausflug, die war das Wochenende nicht da. Mhm. Der jüngere Bruder kann ich jetzt ihm wirklich nicht mehr sagen, wo er war. Er ist 2,5 Jahre jünger, ich keine Ahnung, kann sein, dass der bei der Oma geschlafen hat. Der ältere Bruder war schon außer Haus, er ist 9 Jahre älter. Mhm. Und bin irgendwie abends um 10 sowas rum ins Bett gegangen, in mein Jugendzimmer, Kinderzimmer, wie auch immer. Mhm. Und merkte nur, ich war wohl gerade am Eindösen, dass er ins Zimmer kam und hat mich dann gepackt, auf den Bauch geschmissen und mit dem Kopf ins so heftig ins Kissen gedrückt, dass ich in dem Moment gedacht habe, ich sterbe, der bringt mich um. Und dabei hat er dich vergewaltigt. Hat sich dann an mir vergangen. Ja, ich habe nur gemerkt, man war ja damals noch naiv, man war Kind, das ist nicht wie heute, dass man die Jugend heute ist viel weiter. Damals hat man von sowas ja gar keine Ahnung gehabt. Mhm. Und heimlich irgendwelche Pornos gelesen, vielleicht oder mal im Playboy mal reingeguckt, noch nicht mal Pornos. Und ich merkte nur, dass irgendwas in mich eindringt, was mir tierische Schmerzen bereitet hat. Mhm. Und wie gesagt, mein Kopf immer wieder ins Kissen gedrückt. Ich habe immer wieder versucht, meinen Kopf zur Seite zu drehen, um Luft zu kriegen. Mhm. Hat er was gesagt dabei? Nein. Nichts? Gar nichts. War der besoffen? Nee. Nee. Nee. 100%. Also der hatte vielleicht ein Bier getrunken oder so, ein Glas. Also ich habe ihn vielleicht einmal in meinem ganzen Leben betrunken gesehen. Der war kein Alkoholiker, der war... Kannst du grob sagen, wie lange das Martyrium angehalten hat? Wahrscheinlich 5 Minuten höchstens. Ja. Aber gefühlte 3 Stunden für mich natürlich oder noch länger. Ist er dann wortlos rausgegangen? Ja. Wie hast du dich danach gefühlt? Kann mich noch genau erinnern, als er abgespritzt hat, was ich ja heute weiß. Damals wusste ich gar nicht, was das ist und habe nur gefragt, was machst du da mit mir? Oder geschrien, was machst du da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich merkte nur, da schießt irgendwas Warmes in mich rein. Und dann ist er auch schon, war er fertig da mit seinem Geschäft und ist dann aufgestanden, ganz ruhig und ist in sein Wohnzimmer wieder gegangen. Und ich bin sofort ins Badezimmer. Musste, ja, das, was er in mich reingedrückt hat, kam sofort wieder raus und noch mehr, also wie so eine Art Durchfall, sag ich mal. Mhm. Und hab dann auch gemerkt, es blutet. Ich hab mein Anus war eingerissen, das blutete alles. Mhm. Hab ich dann gesehen, als ich so aufgestanden bin, das war in der Klorschuss und alles voller Blut. Und bin dann ins Wohnzimmer, da saß er dann ganz cool, hat eine Zigarette geraucht und irgendwie Fernseher am Laufen gehabt. Unfassbar. Unfassbar. Das war heftig. Also. Wann kam deine Mutter nach Hause? Sonntagsabends. Und das war am Samstag? Das war am Samstag, ja. In der Nacht ist das passiert, von Samstag auf Sonntag. Und die Mutter kam dann erst Sonntagabend zurück? Die Mutter kam Sonntagabend zurück. Ich war ihr Lieblingssohn, kann man so sagen. Hast du dich ihr dann anvertraut gleich? Nee, es war schon sehr spät. Ich kam irgendwie abends um 11 zurück von diesem Kegelausflug und sie kam nur kurz ins Zimmer. Ich lag schon im Bett und wollte schlafen, weil nächsten Morgen musste man dann zur Schule. Und sag mal, dieser ganze Sonntag, du warst ja nun verletzt im Analbereich. Ja. Das heißt, dass du hattest Schmerzen, standest auch unter Schock. Wie hast du diesen Sonntag dann überhaupt verbracht und ertragen? Eingesperrt. Ich habe, er hat mich gar nicht rausgelassen. Ich habe in der Nacht schon versucht, aus der Tür raus. Ich habe ihm also gesagt, dass ich ins Wohnzimmer gegangen bin, nachdem ich im Bad war. Ich muss zum Arzt, ich muss irgendwie ins Krankenhaus, ich muss untersucht werden, ich blute. Mhm. Und hat er natürlich, ist logisch, sage ich heute, er hat die Tür verriegelt, da gab es sogar diese verriegeln noch, die hat er auch noch zusätzlich verriegelt. Und ich habe dann in meiner Naivität noch gesagt, ja, ich kann ja auch aus dem Fenster abbauen zum Onkel Gustav, zu meinem Lieblingsonkel. Mhm. Und da sagt er nur, wenn du aus dem Fenster sprichst, ich laufe hinterher, ich bring dich um, ich finde dich. So, jetzt also, nochmal zur Mutter. Am Montag war dann die Mutter richtig da. Hast du dann ihr Bescheid gesagt? Nein. Ich habe es versucht. Wir haben montags morgens gefrühstückt und der Arscherzeuger kam dann, war krankgeschrieben wie öfter in seinem Leben und setzte sich dann an den Küchentisch und warf mir nur Blicke zu und das heißt, du hast Angst gehabt. Ja klar, Todesangst. Wie lange hast du dann geschwiegen und niemandem etwas gesagt? Bis zu meinem vor 20 Jahren hat er sich erhängt im Nachhinein dann. Und so vor circa 10 Jahren habe ich es meiner Mutter gebeichtet. Also das heißt gebeichtet, erzählt. Das heißt, damals bist du medizinisch dann gar nicht behandelt worden? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe mich selbst verarztet mit Toilettenpapier und irgendwie, was man so in die Unterhose als Kind noch ein Tutini damals noch ein so versucht sich zu helfen. Und Hast du gerade am Anfang gesagt, dann mit 15, 16 hast du ihm gesagt, ich bring dich um. Ja. Da hast du ja dann doch schon großen Mut gehabt. Du warst ja immerhin auch erst 15 oder 16. Ja, na, was heißt, ich war Mofa-Rocker und wir hatten so einen kleinen Mofa-Motorradclub, wie auch immer, und haben schon am Wochenende immer gut Party gemacht, sag ich mal. Das war schon die Zeit, wo das losging. Und das war auch mal wieder ein Wochenende, wo meine Mutter nicht da war. Die war mal wieder zum Kegelausflug, war ja auch ihr gegönnt und sollte sie auch machen. Und es war abgesprochen, dass es war eine große Fete beim Kumpel aus dem Club, eine große Geburtstagsfeier. Und der jüngere Bruder, der Thomas, der 2,5 Jahre jünger ist, durfte mitgehen. Und wir konnten, wie gesagt, das war mit Mutter abgesprochen, so spät oder früh nach Hause kommen, wie wir wollten. Mhm. Sind dann irgendwann morgens um 3:30 nach Hause gekommen, gemeinsam mein kleiner Bruder, mein jüngerer Bruder und ich. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen angetrunken. Und dann stand der gute Mann in unserem Esszimmer und hat mich direkt gepackt am Hals und gegen die Vitrine gedrückt. Und wo wir denn so spät herkämen oder so früh. Und da hast du dich gewehrt? Das erste war, er war sehr stark, er hat sehr viel Kraft gehabt. Ich habe aber in dem Moment gar keine Chance gehabt. Und mein Bruder, der Thomas, der 2,5 Jahre jünger ist, hat ihn sich gepackt, hat ihn von mir runtergerissen, wie auch immer, hat irgendwelche die unmöglichsten Kräfte entwickelt. Und dann haben wir uns beide auf ihn geworfen und haben ihm was kommen lassen, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze gehauen. Mein jüngerer Bruder, weil er eben so an dem Abend reagiert hat, der wusste ja nicht, was da damals passiert ist. Mhm. Und ich eben mit dem ganzen Hass von damals, ich habe auf ihm drauf gesessen und habe den guten Mann vermöbelt, dass der Kleine irgendwann, der Thomas dann irgendwann sagte, hör auf, sonst schlägst du nicht tot. Naja. Und wir sind dann beide aufgesprungen und aus der Wohnung raus und sind zu unserem älteren Bruder, der im selben Dorf gewohnt hat. Mhm. Und haben dann morgens um 4 Uhr da geschellt und beide geheult und haben ihn aus dem Bett geschmissen und ihm gesagt, nee. Dietmar, wie erklärst du dir, wenn dieser Mann so brutal vorgegangen ist und so aus dem Nichts das getan hat, dass es dann bei dem einen Mal geblieben ist? Puh, schwer zu sagen, ja. Wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass er gemerkt hat, wie heftig das war, was er mit mir gemacht hat. Bist du sicher, dass er es mit dem kleinen Bruder nicht auch irgendwann später ging? Ja, hundertprozentig. Hast du mittlerweile mit deinen Brüdern auch darüber gesprochen? Mit meinem älteren Bruder habe ich darüber gesprochen, ja. Mit dem jüngeren nicht? Nee, mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr seit 98, seitdem ich geschieden bin. Als du das denn so spät, so viele Jahre später deiner Mutter gesagt hast, wie war die Reaktion deiner Mutter? Ja, das war auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht, sag ich mal. Wir saßen im Café und, also im ganz normal öffentlichen Café und es war auch so circa 10 Jahre, nachdem er sich da erhängt hat. Also er hat sich erhängt, der Täter. Er hat sich erhängt im Nachhinein, vor 20 Jahren circa. Meine Eltern haben sich damals, oder besser gesagt, die Mutter hat sich von ihm getrennt, hat sich, die haben sich scheiden lassen, weil er sie auch jahrelang geschlagen hat. Und so, und nachdem er sich erhängt hatte, viele Jahre später, hast du es der Mutter im Café erzählt. Richtig. Wie und hat sie reagiert? Sie sagte nur, so war er halt. Das war ihre Aussage. So war er halt. Ja. Kein Mitgefühl mit dir. Keine Selbstkritik, ich hätte es sehen müssen, ich hätte dich schützen müssen. Nichts, gar nichts. Das heißt, da kam dann im Nachhinein auch nochmal eine große Enttäuschung bezogen auf deine Mutter. Ja klar, ich bin total in ein Loch gefallen. Das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Hier im Café, ich habe es ihr nochmal deutlich, ganz deutlich gesagt, dass andere Leute schon guckten, weil ich eben ziemlich lautes Organ habe. Und sie hat sich kapiert. Sie wollte es oder konnte es nicht kapieren und dann musste ich dann erstmal aufstehen und zur Toilette gehen und Luft holen. Lebt sie heute noch? Meine Mama lebt noch, ja. Hast du noch Kontakt zu ihr? Ja, wir haben guten Kontakt. Hast du ihr vergeben? Ja, klar. Ja. Ja, klar. Hat sie denn das Thema nochmal auf den Tisch gebracht? Nein, überhaupt nicht und ich möchte das auch gar nicht. Meine Mama hat schon jetzt mittlerweile 3 Schlaganfälle, schwere Schlaganfälle hinter sich. Und ein Gehirnschlag und Dann ihr neuer Mann ist jetzt letztes Jahr gestorben, der Hermann, der dann muss man sie mit der Vergangenheit nicht mehr konfrontieren. Der im Nachhinein ein super Vater für uns war. Der neue Mann. Ja, wie gesagt, der ist leider letztes Jahr gestorben. Das war dann das ist ein anderes Thema. Als du damals mitbekommen hast, dass dein Vater sich erhängt hat, was war da dein spontanes Gefühl? Glück. Glück. Kann man das so, ja, Glück nicht, aber Erleichterung. Genugtuung vielleicht. Genugtuung. Das Makabere an der ganzen Geschichte ist, die letzte Wohnung war direkt. Wenn er in seinem Wohnzimmer stand, konnte er auf den Friedhof gucken. Und hat auch in der Nacht, als er sich erhängt hat, hat er dann, die Kripo ist ja gekommen und mein älterer Bruder ist angerufen worden, er musste dann nachts hin. Dann hing er in seinem Wohnzimmer nachdem er sich da eine Flasche Whisky reingetan hat, hat er sich eben halt erhängt und hing dann Kopfblick Richtung Friedhof. Am nächsten Morgen hat mich mein älterer Bruder dann angerufen und dann habe ich nur zu ihm, also meine erste Reaktion war, endlich ist er weg. Wortwörtlich. Dietmar, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Ich biete dir auch sehr gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ja, nee, ist lieb gemeint. Also ich denke mal, ich bin jetzt seit Jahren austherapiert. Ich habe schon diverse... Okay. Therapien mitgemacht. Okay, und, das ist dann natürlich also, klar. Es war nur ein alles Angebot. Super, sag ich mal. Danke fürs Angebot. Ich danke. Und an dich gerichtet, schade, dass du aufhörst. Vielen Dank, sehr nett. Ich höre dich jetzt wieder. Wir haben auch vor 2 Jahren schon mal zusammen gesprochen über Thema Alkohol. Und ich habe bis 2006 bin ich nachts immer LKW gefahren, habe ich jede Nacht gehört und mich dann über diverse Anrufer amüsiert mit meinem Beifahrer, die irgendwelche dubiosen Sexgeschichten hatten, wie Sex mit Luftballons und Sex mit der Autobatterie und was weiß ich nicht alles. Lieber Dietmar, wir müssen schließen, unsere Zeit rinnt dahin. Ich danke dir und wünsche alles Gute. Eine Autogrammkarte, wäre das noch möglich. Kriegst du, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, tschüss. Also, danke. Ciao. Schöne Nacht noch, ne? Dankeschön, ciao. Tschüss. 1:30 Uhr haben wir, unser Thema heute Nacht heißt, ich will, dass du tot bist. Und wenn ihr so etwas über einen Menschen schon mal gedacht habt oder ihm vielleicht sogar gesagt habt, dann könnt ihr gerne anrufen und wir können uns darüber unterhalten. 0800 220 50 50. Hier ist Sabine. Sabine ist 51. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Du hast dich auch zu diesem ernsten Thema gemeldet. Erzähl. Ja, genau. Und zwar geht es darum, dass ich damals mit 17 Lehre gemacht habe zum Maler und Autolackierer. Hatte damals einen Freund in Kaiserslautern, bin dann abends mit ihm auf eine Kirmes gegangen und auf dem Rückweg musste er auf die Toilette. Ja, ich habe dann vor so einer Kneipe gewartet, dass er halt wieder rauskommt. In dem Moment kam irgendjemand her, den ich nicht kannte, mit einem riesen Schraubenzieher, hat mir den unter die Brust gehalten und hat mich mitgeschleppt. Ja. Das war dann nachts, war schon eine tiefe Nacht. Das war schon tiefe Nacht, genau. Ja. Der hat mich halt dann mitgeschleppt. Wir sind dann, also, Und da waren sonst keine anderen Leute, die das gesehen haben? Nee, also in dem Moment gerade eben nicht, das war ja das Problem. Er hat mich halt dann mitgenommen, dann sind wir 3 Tage, 3 Nächte in Kaiserslautern im Wald unterwegs gewesen, keine Menschenseele gesehen. Also wir waren dann wirklich da, 3 Tage, 3 Nächte ohne Essen, ohne was zu trinken. Im Wald? Und der, ja, genau. Hatte der auch ein Auto? Nein, gar nichts. Gar nichts? Überhaupt nicht. Ihr seid nur durch den Wald geirrt? Ja, genau das. Und er hat mich dann in den 3 Tagen, wie gesagt, immer wieder vergewaltigt. Und jedes Mal, nach jeder Vergewaltigung wieder, hat er mir immer wieder gesagt, wenn er mich nicht mehr braucht, bringt er mich um. Wenn er dich nicht mehr braucht, bringt er dich um? Genau. Also solange er dich vergewaltigen kann, lässt er dich am Leben und wenn er keinen Bock mehr hat, bringt er dich um? Genau. Das ist ein ungeheurer Horror. Ja. Also, was hat er dir zur Bedrohung, nur diesen Schlüssel? Ein Schraubenzieher, der war bestimmt keine Ahnung wie groß. Also, vielleicht kam mir der auch damals viel größer vor in meiner totalen Panik und Angst. Ich hatte auch gar keine Möglichkeit, mich zu wehren dagegen, man ist dann wie versteinert. In welchem Monat war das? Das war im Sommer. Im Sommer, es war also nicht kalt und... Ja, Gott sei Dank nicht. Niemand ist euch im Wald irgendwo mal begegnet? Nein, dieses Individuum, weil Mensch kann ich dazu nicht sagen, hat auf dem Kaiserslautern gewohnt, der kannte sich da also aus. Mhm. Der wusste wahrscheinlich schon genau, wo er gehen muss, um unentdeckt zu bleiben. Du warst 17 Jahre, sagst du? Wie alt war er damals, der Täter? Der war über 30 schon, ich glaube 35. Das ist ja ungeheuerlich, wenn man sich das vorstellt. Ja. 3 Tage und 3 Nächte. Da bist du ja wirklich, wirklich durch die Hölle gegangen. Wie ging es dann aus und wie ging es weiter? Es gab dann in diesen 3 Tagen eine Nacht, wo er sich mal hinlegen musste und schlafen. Das war das einzige Mal. Ich musste mich dann ganz nah an ihn ranlegen, damit er spürt, dass ich da bin. Und neben mir irgendwann lag mal so ein Ast. Den hatte ich in der Hand. Ein Ast? Ich hätte ihn auch, ja, so ein Ast, der war relativ stabil und auch spitz. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, naja, mich zu wehren. Und vielleicht kannst du dir schon denken, was ich meine. Aber irgendwie hat mich dann die Angst abgehalten, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht richtig treffe oder der Ast bricht ab, dann bin ich sofort... Sonst hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Was hättest du gemacht? Du hättest ihn mit dem Ast umgebracht, oder was? Ja. Ja, wobei ein 17-jähriges Mädel bringt so schnell keinen Mann mit einem Ast um. Da musst du schon sehr heftig... Ja, sicher. Ja, natürlich, aber ich musste ja irgendwas machen. Das war sicher der Moment, wo du auch gedacht hast, ich will, dass du tot bist. Richtig, und den Gedanken habe ich natürlich heute auch noch. Natürlich. So, aber du hast den Ast nicht benutzt, weil du Angst hattest, dass er dann wach wird. Entweder dass ich mich richtig treffe oder bricht ab. So, und wie ging es weiter? Ja, irgendwann war es dann so, dann sind wir so weitergelaufen in dem Wald und irgendwann kam da so ein ganz kleiner Bach in diesem Wald. Da war so ein ganz kleines Brückchen drüber. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob ich mich ein bisschen waschen darf, weil ich war überall blutüberströmt und naja, ein paar Tage vorher bin ich noch aus dem Krankenhaus gekommen, weil ich so eine Unterleibsgeschichte hatte, wo ich operiert worden bin. Das auch noch? Ja. Du warst also frisch operiert am Unterleib und dann auch noch solche furchtbaren... Richtig. Unfassbar. Ja, erzähl weiter. Ja, vor allem habe ich ihn dann gefragt, ob ich mich mal ein bisschen waschen darf. Da hat er gesagt, ja, aber ich hatte ihn ein Stückchen weiter weg schon jemanden gesehen. Das war eigentlich der Grund, warum ich ihn gefragt hatte, aber er hat ihn nicht wahrgenommen. Er hat dann gesagt, ja, okay, dann wasch dich halt ein bisschen. Dann habe ich mich da hingesetzt, habe so angefangen, mich so ein bisschen zu waschen. Er hat sich ein bisschen umgeguckt. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, wenn ich jetzt nicht laufe, dann bin ich verloren. Ja, und dann bin ich losgelaufen. Dann bin ich zu denjenigen hin und habe gesagt, sie müssen mich schnell zur Polizei bringen. Ich werde bestimmt schon seit Tagen gesucht, so wie es war es ja auch damals. Mhm. Und derjenige wollte aber im ersten Moment nicht glauben. Er hat gedacht, er will ihn in eine Falle locken. Mhm. Ja, wie ich ihn davon überzeugen könnte. Und dann hat er mich tatsächlich zur Polizei gebracht. Was hat denn der Täter währenddessen gemacht? Ja, der ist halt dann erstmal abgehauen. Mhm. Der ist mir dann halt nicht hinterher, weil er sich wahrscheinlich nicht getraut hat. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, mhm. eben. Und dann war ich auf der Polizei, ja, wie es dann halt so abläuft, Untersuchung und mhm. dann haben die mir erstmal was zu essen besorgt, was zu trinken besorgt. Ich konnte noch nicht mal was essen, nur trinken. Genau, in diesen weil du unter Schock standest wahrscheinlich. In diesen drei Tagen, was habt ihr denn da? Man muss da irgendwas trinken oder essen. Nein, gar nichts. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Gar nichts. Er auch nicht, der Täter. Er auch nicht, nein. Was, man sagt das so, drei Tage und drei Nächte, das ist ja, wenn man in einer solchen Situation ist, eine unfassbar lange Zeit. Was hat der mit dir gesprochen? Was hat der gesagt? Der hat eigentlich gar nicht so viel gesagt. Also ich habe fast immer nur diesen Satz gehört, wenn er mich nicht mehr braucht, bringt er mich um. Was hast du denn? Ein paar Mal hat er, zwischendrin hat er zwei, dreimal gesagt, es tut ihm leid, bei nächster Gelegenheit lässt er mich laufen. Mhm. Aber das war mir schon klar, nachdem er das erste Mal gesagt hat, dass er das nicht tun würde. Hast du währenddessen geweint? Hast du ihn angebettelt, dich gehen lassen zu können? Wie hast du dich geäußert? Also das war am Anfang ziemlich, ja, wo ich dann gemerkt habe, dass ihn das immer aggressiver gemacht hat, habe ich das natürlich irgendwann mhm. sein lassen. Ist dieser Mann gefasst worden? Ja, der ist gefasst worden. Und der Oberhammer ist eigentlich, er hat wegen mir nur 3,5 Jahre bekommen. Mhm. Wo jeder andere Kleinkriminelle mhm. heutzutage viel länger sitzt. Mhm. 3,5 Jahre nur für so ein Martyrium ist, ja. ist ein Skandal. Ein, wirklich, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ja, aber ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ja, und was ich dann halt einen Tag später rausgestellt hatte, wo ich dann nochmal zur Polizei musste, habe ich dann mitgekriegt, wie sie im Nebenzimmer sich darüber unterhalten haben. Und da habe ich dann gehört, dass er ein paar Tage vorher, bevor er das mit mir gemacht hat, seine schwangere Freundin umgebracht hat. Ja, aber dann muss er doch länger in den Knast gegangen sein als nur 3,5 Jahre. Ja, also für mich hat er 3,5 Jahre. Ach so, für dich. Das andere für mich, nur für mich. Ich verstehe. Für das andere mhm. weiß ich leider mhm. nicht. Mhm. Das habe ich nicht erfahren. Hast du diesen Mann dann vor Gericht nochmal gesehen? Ja, leider. Musste ich. Und das Schlimme ist ja, damals war es auch noch so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Wir sind dann, ich hatte ein paar Wochen Ruhe gehabt, das heißt ein paar Tage. Ich musste dann diesen gesamten Weg durch den Wald, mhm. weil da werden immer so kleine Schilderchen aufgestellt, mhm. wo der Tatort war. Da musste ich mich jedes Mal neben solche Schilderchen stellen und mit dem Finger drauf zeigen. Mhm. Allein das war schon mhm. so eine Qual, da wieder hinzumüssen. Ich glaube, das waren in den Zeiten, das ist ja schon so lange her, du bist ja heute 51 ja. Jahre alt, damals 53 ist man da sehr, sehr unsensibel von Seiten der Polizei mit umgegangen, gerade mit vergewaltigten ja. Frauen und Vergewaltigungsopfern. Ja. Immerhin genau. hat man dir geglaubt, sofort, ja. das war ja schon mal sehr gut. So, ja, wie lange hast du gebraucht, um aus diesem wahnsinnigen Schock einigermaßen herauszukommen? Das hat viele Jahre gedauert. Es gab eine Zeit, da habe ich fast 3,5 Jahre die Wohnung nicht mehr verlassen. Mhm. Aber das hat jetzt weniger aus Angst zu tun gehabt, dass mir irgendwie jemand was tut. Sondern ich glaube, es war eine psychische Geschichte. Ich konnte einfach nicht mehr aus der Haustür rausgehen. Hing natürlich damit zusammen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Bist du denn damals, das waren ja auch noch alles schwierige Zeiten, so mit Psychotherapie und dergleichen. Gar nichts. Bist du denn irgendwann später? Das heißt, viel, viel später erst. Ach so, das heißt, aber später bist... Ich war schon ein paar Mal, in so psychotherapeutischen Kliniken mhm. und was auch viele Jahre bei einem Psychologen und. Wie ist es denn heute, nach so vielen Jahren? Ja, sagen wir so Mensch, wenn dir sowas passiert, dann ist das ganze Leben kaputt. Mhm. Auch wenn man da nicht mehr täglich dran denkt oder so, es kommt mhm. zwischendrin immer wieder hoch. Mhm. Aber es bleibt einfach was. Es ist einfach so. Das glaube ich kann ganz jeder. Wird das nicht gehen. Nein, das glaube ich kann jeder verstehen. Kannst du denn heute einigermaßen damit leben? Ja, das geht schon. Wie lange hat es gebraucht? Aber selbst wenn dieser Mensch heute noch leben sollte, also dem wünsche ich heute noch den Tod. Du hast nie wieder was von dem gehört dann? Nein, Gott sei Dank. Ich habe diesen Namen auch damals vor Gericht nur ein einziges Mal gehört. Aber ich kriege den nicht aus meinem Kopf. Wie lange hat es gedauert nach diesen brutalen Vorgängen, bis du wieder oder bis du überhaupt Sexualität wieder leben konntest oder gar genießen konntest? Also von da, ja, das hat ungefähr 4 Jahre gedauert. Mhm. Bis ich das erste Mal wieder Sex hatte. Da hatte ich schon einen Freund, den Mann habe ich später auch geheiratet. Mhm. Da war ich schon mit ihm 3,5 Jahre zusammen. Da haben wir dann das erste Mal Sex gehabt. Mhm. Das heißt, wenn man sowas erlebt hat, wenn eine Frau sowas erlebt hat, braucht sie einen sehr, sehr, sehr sensiblen und feinfühligen Partner. Ja, unbedingt. Anders geht das nicht. Mhm. Was für eine Geschichte, Sabine, was für eine Geschichte. Was tut mir das leid? Und ich glaube, ich kann das gut verstehen, wenn du sagst, das zieht man das ganze Leben mit sich. Das vergisst man nie wieder. Und, nie mehr. Es gibt dann manche Leute, die sagen, naja, das ist ja alles schon so lange her, aber die wissen da gar nicht von was. Nein, da zählen Jahre gar nichts. Eben. Das glaube ich sehr. Liebe Sabine, auch an dich Dankeschön für dein Vertrauen, dass du uns diese doch auch sehr intime und furchtbare Geschichte aus deinem Leben erzählt hast. Und auch da kann man gut verstehen, dass du gedacht hast, ich wünsche dir den Tod. Also das würde jeder von uns genauso auch denken. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dir wünsche ich auch alles Gute für die nächste Zukunft, Domian. Dankeschön. Ich habe auch deine Sendung ganz, ganz lange immer angehört. Sehr nett. Kann ich vielleicht auch ein Autogramm haben? Na klar, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, tschüss, alles klar. Sabine. Ciao. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Hier ist Wolfgang, 50. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Domian. Wolfgang hier. Ja, guten Morgen, Wolfgang. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe den Satz selber nicht gesprochen. Ich habe ihn auch nicht gedacht. Er ist mir gegenüber gesagt worden. Von wem? Von meiner Frau. Warum? Wenn ich das wüsste. Wann war das? Zur Geschichte. Meine Frau ist mit dem zweiten Kind in eine postnatale Schwangerschaftsdepression gefallen. Mhm. Also ein massives Wochenbett mit ganz viel Traurigkeit, Abgeschlagenheit, Gereiztheit, Überforderung. Mhm. Da hat sie sich reingesteigert in eine waschechte Depression mit ganz viel Aggression nach außen. Mhm. Und auf dem Höhepunkt dieser Depression ist denn der Satz gefallen, dass ich gehen sollte aus ihrem Leben und sie verlassen soll und sterben soll. Und das hat sich immer mehr verselbstständigt und ich habe über ein halbes Jahr den Satz immer wieder gehört, sterb doch endlich. Ach so. Sterb doch endlich. Das war nicht nur einmal dahingesagt. Nein. Auch den Kindern gegenüber als finale Lösung ihrer Probleme. Kinder, sterb doch endlich. Da wart ihr so Mitte 30 oder sowas? Nee, also ich bin 50 und unsere Tochter ist 6 und die Kleine ist 3. Ach so, liegt das noch gar nicht so lange zurück? Das liegt noch gar nicht so lange zurück. Wie reagiert man denn auf sowas Schlimmes, wenn man das hört? Ich weiß es nicht. Ja, wie hast du reagiert? Hilflos. Ich bin dann irgendwann zu Hause geblieben, nicht mehr zur Arbeit, einfach um sicherzustellen, dass die Kinder einfach auch nicht aus dem Fenster fliegen. Wir haben im Rahmen der Familienbildung in einem Familienzentrum so eine Erstberatung wahrgenommen als Krisenintervention. Da ist sie mit hingegangen? Da habe ich sie mit hingenommen, ja. Und hast du das dann den Fachleuten da auch gesagt, was sie sagt? Das wollten wir beide seinerzeit nicht, weil wir Angst hatten, dass das irgendwie vielleicht eine Meldung an das Jugendamt kommt oder irgendwie so. Meine Frau ist seitdem in Therapie, ist auch langsam auf dem Weg der Besserung. Also solche Todesdrohungen, solche massiven Gefühlsausbrüche gibt es so nicht mehr. Ihr lebt aber eigentlich noch zusammen? Wir leben noch räumlich zusammen. Auch mit den Kindern? Die Kinder sind auch bei euch? Auch mit den Kindern, ja. Heute geht es ihr durch die Therapie etwas besser? Es geht ihr besser, wenngleich die Ablehnung mir gegenüber bleibt. Erklärt sie das? Kann sie das rational erklären? Nein, sie sagt, sie sei depressiv gewesen, das sei jetzt nicht mehr so und man könnte jetzt so weiterleben wie gehabt. Okay, aber wenn sie dich ablehnt, würde das doch bedeuten, dass ihr euch eigentlich trennen müsst als Paar. Das ist meine Sorge, dass die Kinder wie in fast allen Trennungsangelegenheiten der Frau zugesprochen werden. Ich denke, dass sie den Alltag wieder gewuppt bekommt. Sie geht ja auch wieder arbeiten aber und dann nimmt wieder am Leben teil. Sie ist eine schwer erkrankte, depressive, eine schwere psychisch erkrankte Frau. Ja. Da wird sie doch nicht das alleinige Sorgerecht bekommen. Da brauchst du die Sorge doch gar nicht haben. Okay, wenn du das so sagst. Das ist meine Angst. Wenn du das sagst, dass es anders ist, höre ich das gerne. Das ist meine laienhafte Einschätzung. Da musst du dich natürlich von einem Anwalt mal beraten lassen. Ja. Aber das ist ja auch kein Zustand in der Familie. Das ist kein Zustand. Das färbt sich ja auf die Kinder eben auch. Absolut. Ihr seid ja kein glücklicher Verbund. Nein, sind wir nicht. Hat sie denn nicht diesen Vorschlag dann schon mal gemacht, dass es besser ist, sich zu trennen? Ich habe das Gefühl, es ist ein Eindruck, sie sagt es so nicht, dass sie sich seit einiger Zeit sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich höre da ein kleines Kind. Ist das so? Ja, also seitdem sie aufstehen kann, kommt sie zu mir rüber, wenn sie da nachts wach wird. Urvertrauen oder eine primäre Mutter-Kind-Bindung hat es nicht gegeben infolge der Ablehnung. Und insofern bin ich ihre Hauptbezugsperson. Und das, deine Frau schläft jetzt im... Die schläft in ihrem Schlafzimmer. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Ich frage mich gerade immer noch, was, wenn man das über einen gewissen Zeitraum, so wie du es gerade geschildert hast, immer zu gesagt bekommt von seiner Frau. Das macht leer. Das ist ja total leer. Genau, ich frage mich, was das in einem Menschen auslöst. Wenn man immer gesagt bekommt, ich will, dass du stirbst. Ich will, dass du stirbst. Ich habe lange Zeit Angst gehabt, das Haus zu verlassen. Einfach aus Sorge, dass irgendetwas passiert, etwas Irrationales. Gott sei Dank ist das nicht so gewesen. Aber hat es dich nicht auch, und das wäre nur allzu menschlich, auch aggressiv gemacht? Mag sein. Also ich habe jetzt nicht um mich geschlagen oder sie angeschrien oder irgendwie so. Mag sein, dass es irgendwo da auch was mit mir macht, ja. Mhm. Also eher nachdenklich traurig und alles fing an mit der Geburt. Das fing mit der Geburt an. Mhm. Bei der ersten Tochter hatte sie auch eine Wochenbettdepression, das war aber auch nach ein paar Wochen durch. Mhm. Wo die Frau einfach sagt, so, ach, ich bin den Anforderungen nicht gewachsen und wegen der Schwangerschaft auch abgeschlagen, es ruhebedürftig ist und ein Kind, gerade frisch auf der Welt, manchmal eben halt auch sehr, sehr fordernd ist, mit ganz viel Schlafverzicht auch. Yeah. Das ist verständlich. Da ist sie dann aber auch nach ein paar Wochen gut wieder rausgekommen. Hier war das Wochenbett deutlich länger und war dann irgendwann auch nicht mehr kontrollierbar. Wie war denn eure Beziehung, bevor die Kinder geboren wurden? Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren. So lange. Tatsächlich ist die Familienplanung dann so der Höhepunkt, der Gipfel unserer Beziehung. Wie waren denn die 20, also die vielen Jahre davor? Mit allen Höhen und Tiefen, die eine Beziehung so haben. Okay, aber nicht solche Extreme. Überhaupt nicht, nein. Nein, gar nicht. Wolfgang, ich würde sehr, sehr genau darüber nachdenken, ob es nicht das Klügere ist. Für euch alle, dass es euch allen besser geht, wenn ihr euch trennt. Ja. Das ist so schwierig, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Hol dir Informationen beim Anwalt, hol dir vielleicht auch Informationen bei einem Therapeuten, dass du auch mal mit einem Therapeuten sprichst. Macht Sinn. Ja. Gerne biete ich dir auch noch ein Gespräch mit meinem Therapeuten, mit dem meinem Psychologen an, der im Hintergrund arbeitet. Gerne, vielen Dank. Du kannst Impulse bekommen, die können vielleicht für dich hilfreich sein. Ja. Gut. Danke. Wolfgang, dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Vielen Dank dir von Herzen. Alles Gute. Alles Gute und ich drücke dir Daumen für dein Leben. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und ich begrüße jetzt herzlich die Martina. Die ist 47. Guten Morgen, Martina. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Martina. Freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Zu wem hast du diesen Satz gesagt, ich will, dass du tot bist? Ich habe den nicht zu einem gesagt, sondern über einen gesagt. Ja. Gesagt habe ich den zu meinem Vater und zu meinem Opa. Also, das hat tatsächlich funktioniert. Du hast es zum Opa gesagt, zum Vater. Den beiden ins Gesicht gesagt, also doch zu den beiden. Nein, die waren beide schon tot. Ach so, du hast es im Nachhinein gesagt. Ja. Warum? Der Freund meiner Mutter hat mich von meinem 7. bis zu meinem 14. Lebensjahr missbraucht. Ich bin dann mit 17 3/4 von zu Hause abgehauen. Mhm. weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also bin der Freund deiner Mutter, also dein Stiefvater quasi. Ja, ja, mhm. Genau. Mhm. Genau. Aber mein Papa konnte mir halt nicht mehr helfen. Aber du hast diesen Satz im Nachhinein zu dem Stiefvater gesagt oder zu dem leiblichen Vater? Zu dem leiblichen Vater, mit einer Kerze, neben dem Bild. Aber der hat dir ja nichts angetan, der leibliche Vater. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, Papa, bitte hör. Ich habe halt gesessen, hatte dann von meinem Papa und von meinem Opa die Bilder, die Fotos, mhm. habe eine Kerze dazwischen gesetzt. Mhm. Und das ist jetzt auch was ich jetzt in dieser Sendung mal ganz klar sagen möchte. Bitte überlegt euch, welche Wünsche ihr ans Universum sendet. Sie könnten funktionieren. Jetzt verstehe ich. Du hast vor deinem Opa, vor den Bildern deines toten Opas und Papas gesessen und hast den Tod über einen anderen Menschen gewünscht, nämlich den Stiefvater. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Der ist passiert. Und der ist passiert. Wie ist denn? Ich war so glücklich. Angeblich plötzlicher Herzinfarkt. Ich weiß es nicht. Es stand so in der Zeitung. Du hast diesen Wunsch ausgesprochen. Weil ich nicht mehr konnte. Ja, wie lange hat das gedauert, bis der Täter dann gestorben ist? 2 Wochen. 2 Wochen? Das ist ja krass. Jo. Da wird einem ja fast ein bisschen gruselig. Ja, deshalb, also wenn ich mir jetzt noch was vom Universum wünsche, überlege ich mir verdammt gut, was ich mir wünsche. Nur kann das natürlich Zufall sein. Ja. Ich will es auch nicht nochmal ausprobieren. Dieser Mann hat mich 7 Jahre missbraucht. Meine Mutter hat es immer weggelogen. Mhm. Ich habe dann irgendwann den Kontakt zu meiner Mutter verloren, weil sie das nicht sehen wollte. Obwohl ihr alle noch in einem Verbund gewohnt habt. In einer Familie. Nein. Also mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt. Mhm. Da war ich 6. Mhm. Kurz darauf ist mein Vater leider gestorben. Mhm. Und dann fing der Freund meiner Mutter halt an, mich zu befummeln und sowas alles. Genau, und das ging über Jahre und ihr habt ja zusammen gewohnt. Nee. Wo er war glücklicher Vater einer 6-köpfigen Familie. Ach so. Also war der Stiefvater einfach sehr eine Affäre deiner Mutter? Genau. Mhm. So. Und sie hat auch immer brav weggeguckt. Was glaubst du, warum sie das getan hat? Heute aus dem Rückblick würde ich sagen, weil sie Angst hatte, dass er sonst gegangen wäre. Mhm. Also ein ganz egoistisches Motiv. Ja. Ihr ging es um ihre Lust und nicht um ihr Kind. Ja. Das ist sehr schlimm. Weil wenn er nicht da war, war ich ja da. Mhm. Und ich durfte dann auch bei meiner Mutter gerne mal funktionieren. Das heißt? Ich durfte sie befriedigen. Wie? Auch die Mutter? Mhm. Das hat die Mutter von dir verlangt. Indirekt. Ich bin ja von ihm drauf getrimmt worden. Du kannst ja mal gucken, ob mein Penis funktioniert, dann freut sich die Mama. Aber sagt der Mama nichts, weil dann hat die Mama dich nicht mehr lieb. Mhm. So, und wenn er dann nicht da war und meine Mutter hatte dann, also sie war Alkoholikerin, meine Mutter hatte dann halt auch gerade mal den, Entschuldigung, Arsch voll. Dann durfte ich bei ihr eben auch gucken, dass es ihr gut ging. Nochmal zur Einordnung. Da warst du ungefähr wie alt, als das mit der Mutter losging? 12. Wie, als 12-jähriges Mädchen hat man ja schon klare, recht gute Übersicht über das Leben und die Welt. Wie hast du das denn da empfunden, dass du sowas bei deiner Mutter machen musst? Ich habe die Empfindungen weggedrängt. Ich habe funktioniert. Hat sie es denn explizit, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das dann in die Gänge kommt. Sie hat es nicht direkt gefordert oder wie? Nee, sie hat das so unterschwellig so. Ich wollte einfach nur bei ihr im Bett liegen und kuscheln und dann hat der Unterleib halt reagiert und die Brüste haben reagiert. Es fing mit 12 an und wie lange ging das dann? Bei deiner Mutter? Ja, bis ich so 16 war, da war ich dann ziemlich trebitzig. Mhm. Und bin dann auch nur noch ausgebrochen. Hast du denn diesen Satz nicht auch mal über deine Mutter gedacht? Nein. Ganz ehrlich nicht, nein. Weil die Mutter hat dir ja damit auch sehr viel angetan. Ja, ich habe ihr einfach nur gewünscht, was sie erlebt hat. Sie war im Alter alleine. Mhm. Sie lebt nicht mehr. Nee. Mhm. Nee. Sie war im Alter alleine, das heißt, du hast dich nicht mehr um sie gekümmert später. Nein. Das konntest du nicht mehr, da hattest du keine Lust drauf. Nein. Ich habe zwischendurch mal angerufen, habe ihr Bescheid gesagt, wie es ihren Enkelkindern geht. Ich habe selber zwei Töchter, die ich eisern verteidigt habe. Und habe dann immer nur gesagt, ja, ich bin es, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja, ich sage, ich weiß. Ich wollte dir nur sagen, deinen Enkelkindern geht es gut. Die Große hat gute Noten geschrieben, die Kleine macht sich. Mehr will ich gar nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wer hat das gesagt, du oder sie? Sie hat das gesagt, obwohl du sie angerufen hast im Ja. Ein Leben ohne dich ist so bequem. Und da habe ich gesagt, pass auf, Mama. Eins habe ich begriffen. Ein Leben, was bequem ist, das ist kein Leben. Dann mach. Das heißt, du hast sie gar nicht mehr besucht dann? Doch, einmal noch. Und da hat sie mir gesagt, eigentlich habe ich dich ja lieb. Eigentlich? Eigentlich, genau. Was immer das heißen mag. Genau, eigentlich. Sie wollte ihre Schuld nicht eingestehen. Mhm. Bis zum Ende nicht. Nee. Ich habe ihr verziehen. Sie ist dann alleine gestorben? Ja. Im Krankenhaus. An was? Lungenentzündung, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwann stand die Polizei bei uns vor der Tür. Und hat dann erklärt, sie wäre tot. Und das war aber dann meine jüngere Tochter, die zu Hause war. Mhm. Die rief mich dann an und sagte, hör mal, die Oma ist tot. Ich sag, verarsch mich nicht. Mhm. Die Mutter meines Vaters war immer unsere Oma. Mhm. Ich sag, die ist schon vor 2 Jahren gestorben. Was willst du? Nee, deine Mutter ist tot. Ich sag, was? Was? Da wollte ich gerade losfahren. Mir ist also auch das Auto abgesoffen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ich war total geschockt. Geschockt? Im positiven Sinne oder in welcher? Erstmal hatte ich einen Schweißausbruch und das Auto war einfach nur weg. Mhm. Und dann habe ich wieder, boah geil, endlich. Bist du zu ihrer Beerdigung gegangen? Nein, ich habe die veranlasst. Du hast die veranlasst, aber selbst nicht hingegangen? Nein. Warst du mal irgendwann auf dem Friedhof, wo sie liegt? Nein. Bist du froh, dass sie tot ist? Ja. Mhm. Ich habe heute eine neue Beziehung, komplett neu. Mhm. Da bin ich auch glücklich drinne und die Folgeschäden kriege ich immer noch mit. Mhm. Ich habe immer noch Bindungsängste. Ich kann keine normalen Bindungen mehr aufbauen, weil ich panische Angst habe, dass irgendwas passiert. Mhm. Sobald ich mich missbraucht fühle, drehe ich durch. Martina, ich kann dich völlig verstehen und auch deinen Satz verstehen, wenn du sagst, dass du froh bist, dass sie tot ist. Das ist auch ein sehr nachvollziehbarer Satz nach all diesen Geschichten, die du mir gerade erzählt hast. Ich habe eine Bitte an dich. Die Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, ich höre sie, ja. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen? Ja. Das machen wir sehr gerne. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, danke dir. Tschüss, Martina, tschüss. Und dir viel Glück auf deinem neuen Weg. Dankeschön. Immer, der dich hinführt. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Tim Lohnke. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dann.